Es ist unwiderruflich, der Euro kommt, die D-Mark ist von Mitternacht an nicht mehr gesetzliches Zahlungsmittel, genauso wie Franc und Gulden, Drachme, Pesete und auch andere Währungen nicht. Der Präsident der EU-Kommission, Romano Prodi, bedauerte das heute nicht, sondern begrüßte das gemeinsame Bargeld als historischen Schritt zu einem geeinten Europa. Der Euro ist unsere Zukunft, ein konkretes Stück Europa in unserer Hand. Für die 306 Millionen Bürger der 12 Euro-Länder sind 15 Milliarden Banknoten im Wert von 630 Milliarden Euro gedruckt und 51 Milliarden Münzen im Wert von 16 Milliarden Euro geprägt worden. Auf Deutschland entfallen knapp 17% der Scheine und gut 30% der Euro-Münzen. Seit dem 1. September waren die Geldtransporter unterwegs, Frontloading war angesagt, also die Ausstattung der Banken und Sparkassen mit dem Bargeld, das zunächst wohl über Geldautomaten, Tankstellen und am Morgen über Bäckereien in Umlauf gebracht wird. Die knapp 1.700 Volks- und Raiffeisenbanken stemmen rund ein Drittel des Bargeldumtauschs, die Sparkassen knapp die Hälfte. Diese meldeten heute Vollzug. Rund 40 Millionen Girokonten und 100 Millionen Spardepot- und Kreditkonten seien planmäßig auf Euro umgestellt worden. Von morgen an werde kein Überweisungsträger mehr akzeptiert, der auf D-Mark laute, hieß es. Der Präsident der Europäischen Zentralbank, Wim Duisenberg, lobte den Euro heute als integrierende Kraft. In den 3 Jahren, die der Euro als Verrechnungseinheit schon hinter sich habe, habe sich die neue Währung bewährt, sagte er in Frankfurt am Main. In those 3 years, the Euro has clearly demonstrated. In den 3 Jahren seiner Existenz als Buchgeld hat der Euro gezeigt, dass er seine wichtigsten Ziele erreichen kann. Das schließt Preisstabilität ein, wachsende Preistransparenz über die Grenzen hinweg und leichterer Handel innerhalb Europas und darüber hinaus. Und Bundesbankpräsident Ernst Weltecke sagte heute im Deutschlandfunk, der Euro werde für mehr Wettbewerb und damit Wachstum sorgen. Der Euro wird nicht die Probleme unserer Wachstumsschwäche in Europa und insbesondere in Deutschland beseitigen können, aber auch wird der Euro nicht dazu führen, dass es weniger Wachstum gibt, sondern eher mehr. Der Wettbewerb wird zunehmen, europaweit. Und das hat schon immer das wirtschaftliche Wachstum befördert und auch die Beschäftigung gefördert. Und natürlich fallen eine Großzahl unproduktiver Kosten weg und dadurch wird Europa insgesamt wirtschaftlich stärker werden. EU-Währungskommissar Pedro Solbes ließ wissen, nach einer Untersuchung der EU-Kommission seien 95% der neuen Preisauszeichnungen in Euro korrekt. Gefälschte Euro-Banknoten und Münzen seien noch nicht aufgetaucht, wohl aber Blüten in alten nationalen Währungen. Einige Banken und Sparkassen haben morgen ihre Filialen geöffnet, um das Bargeld unter die Leute zu bringen. Eile besteht aber nicht, denn bis Ende Februar, darauf haben sich Handel und Bundesbank geeinigt, kann in den Geschäften noch mit D-Mark bezahlt werden. Es mag also an Geldautomaten Gedränge und auch Schwierigkeiten geben, doch wer Bargeld hat, sollte keine Probleme haben, seine Rechnungen zu bezahlen. Aus Frankfurt am Main, Michael Braun. Die Frage ist, was sagen wir in einem halben Jahr den Engländern? Edge, der Euro ist eine Erfolgsstory und ihr habt aufs falsche Pfund gesetzt. Oder geben wir kleinlaut den Skeptikern auf der Insel recht? Der Euro, da wo er nicht hinkommt, aus London, Wolfgang Labun. Die britischen Medien sind dieser Tage voll von Berichten über den Countdown für den Euro in 12 Ländern der Europäischen Union. Mit nervösem Interesse werden die technischen Vorbereitungen und der Run auf die ersten Schnupper-Münzsätze registriert. Mit Erstaunen die Freude der Menschen in einigen Ländern, Währungen wie die ungeliebte Lira endlich loszuwerden. Und während die Tage laut Kalender wieder länger werden, scheint auch vielen Briten langsam zu dämmern, dass in Europa jetzt Epochales geschieht. Die Einführung einer gemeinsamen Währung für einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Trotz aller damit verbundenen Probleme die logische Fortsetzung des großen Projekts Europa. Nur noch hartgesottene britische Euroskeptiker haben in diesen Tagen nicht das Gefühl, Großbritannien hinke wieder einmal dem übrigen Europa hinterher. Premierminister Tony Blair beschrieb unlängst das Verhältnis Großbritanniens zur EU und deren Vorläuferorganisationen als eine traurige Saga verpasster Gelegenheiten und versäumter Entscheidungen und ließ keinen Zweifel daran, dass auch Großbritannien in der Eurozone gut aufgehoben wäre. Doch die Labour-Regierung hat den Briten versprochen, eine entsprechende Entscheidung vom Ausgang einer Volksabstimmung abhängig zu machen. Sie soll angesetzt werden, wenn 5 wirtschaftliche Bedingungen erfüllt sind. Ob sie erfüllt sind, soll laut Blair bis Juli 2003 geprüft werden. Und nur nach einer positiven Antwort auf alle 5 Testfragen soll das Euro-Referendum stattfinden. Im Moment würde der Euro den Test nicht bestehen, da schon die erste Bedingung nicht erfüllt wäre, nämlich die Konvergenz der Volkswirtschaften Großbritanniens und der Eurozone. Darauf weist der britische Unternehmerverband CBI hin, der die Einführung des Euro in Großbritannien deshalb nicht für vordringlich hält, wohl aber konsequentere Wirtschaftsreformen im Euroland, um ökonomisch mit Großbritannien gleichziehen zu können. Demgegenüber fordert der Gewerkschaftsdachverband TUC, einst vehementer Vorkämpfer insularer Sonderstellung, die Regierung im Interesse der Erhaltung britischer Arbeitsplätze zu einer raschen Festlegung zugunsten des Euro auf. Denn das starke Pfund macht dem verarbeitenden Gewerbe in Großbritannien schwer zu schaffen, wo in diesem Jahr 150.000 Arbeitsplätze abgebaut wurden. Doch im Moment ist die große Mehrheit der Briten gegen den Euro. Für Tony Blair käme es politischem Selbstmord gleich, nun das zugesagte Referendum anzusetzen. Wenn Labour den Euro wirklich will, müsste die öffentliche Meinung in Großbritannien in diesem Sinne energisch bearbeitet werden. Zaghafte Ansätze dafür gibt es. Europaminister Peter Haines, einst ausgewiesener Euroskeptiker, fordert Geschäfte und Firmen auf, den Euro als Zahlungsmittel zu akzeptieren, nach dem Motto: Die Briten leben in der Eurozone, auch wenn ihr Staat nicht dazu gehört. Doch von den entscheidenden Akteuren ist in diesen Tagen nichts zu hören. Weder Tony Blair noch Schatzkanzler Gordon Brown äußern sich zum Thema Euro, und offenbar besteht zwischen ihnen auch keine Einigkeit über das weitere Vorgehen. In Nordirland war bisher das irische Pund, die Währung der Republik Irland, inoffizielle Zweitwährung neben dem britischen Pfund. Künftig wird es der Euro sein, womit die europäische Gemeinschaftswährung dort quasi durch die Hintertür kommt. Manch einer in der britischen Regierung dürfte sich wünschen, den Euro auch im übrigen Vereinigten Königreich so geräuschlos einführen zu können. Das war Wolfgang Labun. Wir bleiben noch einen Moment in London, denn von dort soll auch jenes Vorauskommando der Bundeswehr abfliegen, das die Vorbereitungen auf den Afghanistan-Einsatz treffen wird. Nach Auskunft des Verteidigungsministeriums macht sich das 9-Mann starke Kontingent morgen auf die Reise. Aus Afghanistan selbst kommen unterdessen schlimme Nachrichten. Bei einem Bombenangriff sollen 100 Zivilisten getötet worden sein. Thomas Bormann berichtet. Bei dem Angriff auf das Dorf Niazi Kala im Osten Afghanistans sind nach Augenzeugenberichten mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Ein Kameramann der Nachrichtenagentur Reuters hat das Dorf inzwischen besucht und berichtet von rund einem Dutzend zerstörter Häuser, in den Ruinen seien Leichenteile zu sehen. Nach Auskunft von Überlebenden waren an dem Angriff zwei Hubschrauber, ein Kampfjet und auch ein B-52 Langstreckenbomber beteiligt. Man habe bereits 92 Tote geborgen, darunter auch Frauen und Kinder. Insgesamt sei mit mehr als 100 Opfern zu rechnen, ist in dem Dorf zu hören. Das Dorf liegt in der Provinz Paktia, wo sich nach US-Angaben noch versprengte Gruppen von Taliban-Milizen und Al-Qaida-Kämpfern aufhalten. In unserem Dorf haben sich aber weder Taliban noch Al-Qaida-Kämpfer versteckt, sagen die Augenzeugen des Bombenangriffs. Die USA haben noch nicht offiziell zu dem Vorfall Stellung genommen. Ein Vertreter der US-Armee in Afghanistan sagte, man untersuche den Vorfall. Mehrere amerikanische Soldaten sind zu diesem Zweck zusammen mit afghanischen Soldaten in das Dorf gefahren, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Der Vorfall gibt aber auch jetzt schon all jenen Kräften in Afghanistan Auftrieb, die einen sofortigen Stopp amerikanischer Angriffe fordern. Diese Stimmen waren erstmals laut geworden, als beim Angriff auf einen Fahrzeugkonvoi im Südosten Afghanistans vor anderthalb Wochen 65 Personen getötet wurden. Ob es sich dabei um Stammesälteste oder um Taliban-Kämpfer gehandelt hat, wird derzeit noch untersucht. Der afghanische Verteidigungsminister Fahim hatte nach dem Angriff auf den Fahrzeugkonvoi gesagt, die Taliban sind besiegt, deshalb sollten die USA keine Angriffe mehr fliegen. Demgegenüber hatte noch gestern Außenminister Abdullah den USA zugestanden, den Kampf gegen den Terrorismus mit Bombenangriffen in Afghanistan so lange fortzuführen, bis auch die letzten Widerstandsnester von Taliban und Al-Qaida besiegt seien. Die Unterstützung in Afghanistan für dieses Zugeständnis an die amerikanische Armee wird schwächer mit jedem Angriff, bei dem unklar ist, ob die Getöteten tatsächlich Taliban-Kämpfer waren oder doch nur einfache Zivilisten. Thomas Bormann berichtete aus Afghanistan. Thomas Nils in New York. Wie geht die amerikanische Öffentlichkeit mit solchen Nachrichten, mit diesen sogenannten Kollateralschäden um? Sie berichtet darüber, so wie Sie das gerade getan haben. Ich habe das in der letzten Stunde in allen Nachrichtenkanälen des Fernsehens gesehen, aber Sie stellen solche möglichen Ausgänge, also bis zu 100 zivile Tote, auf eine Stufe mit dem Verlust einer Drohne, dieses Global Hawk genannten Aufklärungsfluggeräts, das unbemannt ist, das abgestürzt sein soll. Sie stellen es auf eine Stufe mit der Erfolgsmeldung, dass 30 weitere Taliban- und Al-Qaida-Kämpfer wohl festgenommen wurden und teilen ansonsten nur mit, dass in der Tat die Untersuchung begonnen habe. Herr Nils, New York hat ein fürchterliches Jahr hinter sich. In welcher Stimmung feiert man Silvester? Verhalten, aber geneigt, den Blick nach vorn zu werfen, und man ist seit Tagen dabei, sich vorzubereiten auf das, was in knapp 12 Stunden dann passieren soll auf dem Times Square. Dort wird wie in jedem Jahr wieder diese überdimensionale Kristallkugel heruntergelassen, kurz vor 24 Uhr. Und diesmal sind die Sicherheitsvorkehrungen so dicht geknüpft wie noch nie. Es sind sogar 200 Zivilbeamte, Sicherheitsexperten unterwegs mit kleinen Apparaten, 200 Gramm schwer. Diese Detektoren sollen möglicherweise radioaktive Strahlungen auffangen, vibrieren und als Warnsignal dann weitergeben. 6.700 Polizisten sind unterwegs. Die Kanaldeckel sind bereits alle versiegelt, die Briefkästen abmontiert. Rucksäcke sind übrigens verboten und große Taschen auch, aber was will man auch damit? Alkohol ist seit Jahren dort nicht nur unerwünscht, sondern unter Strafe gestellt. Man fragt sich, wie sehr sich wohl die 500.000, die erwartet werden, überhaupt vergnügen. Die Stadt hat ab morgen einen neuen Bürgermeister. Was wird denn jetzt aus dem alten Rudy Giuliani? Der war ja äußerst erfolgreich. Steht ihm eine Karriere auf Bundesebene bevor? Ja, da hat er in 6 Sendungen, Herr Bieg, heute schon gesagt, da werde er sich nicht zu äußern und auch im Laufe des Tages nicht und wohl auch heute Nacht nicht, wenn er natürlich auch auf dem Times Square sein wird. Und er wird nachher noch einmal die Schlussglocke des diesjährigen Börsenjahrs erklingen lassen. Und um 18 Uhr hiesiger Zeit, also in knapp 6 Stunden, wird er auch zu würdigen wissen, wenn das erste Mal seit 1944 alle Glocken der New Yorker Kirchen läuten. Aber was danach passiert, darauf lässt er sich nicht ein. Man weiß, er wird ein Buch schreiben, er wird hier und da auf Rednerreisen gehen, Berater sein wollen, aber ob er, wann auch immer, vielleicht doch mal den Präsidentschaftswahlkampf wagt, das möchte er nicht sagen und das möchte ihm noch keiner prophezeien. Herzlichen Dank für diese Informationen, Thomas Nils in New York. Und nun nach Südasien. Die Truppen sind aufmarschiert, aber es gibt auch Indizien, dass ein Krieg, womöglich ein Atomkrieg um Kaschmir, in letzter Minute verhindert werden kann. Hier aus Deutschland ist das natürlich nur sehr schwer zu beurteilen, aber neben allem Säbelrasseln, das Indien und Pakistan veranstalten, gibt es jetzt auch Äußerungen, die auf einen Sieg der Diplomatie schließen lassen. Offiziell allerdings hat Indien alle Verbindungen gekappt, wie aus einer Reportage von Christoph Heinzler hervorgeht, der Kaschmir-Konflikt sozusagen vom Himmel aus betrachtet. Trubel in der Abflughalle des kleinen Flughafens in der ostpakistanischen Stadt Lahore. Die letzte Möglichkeit, noch eines der Tickets für den letzten planmäßigen Flug nach Indien, in die Hauptstadt Neu-Delhi, zu ergattern. Ab morgen dürfen Flugzeuge der pakistanischen Staatsairline PIA nicht mehr durch indischen Luftraum. Eine Strafaktion des großen Nachbarn, der das kleinere Pakistan beschuldigt, Moslem-Extremisten in Kaschmir zu unterstützen und damit für das Blutbad am 13. Dezember im indischen Parlament mitverantwortlich zu sein. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. On behalf of Pakistan International, Captain Farooq Chima and his crew welcome you on board. We shall be flying at an altitude of 8,200 meters and our estimated flight time to Delhi will be 45 minutes. Flug 270 der Pakistan International Airlines startet zum vorerst letzten Mal. In der Boeing 737 gedrückte Stimmung. Keiner der Passagiere stellt sich hinter die Entscheidung der indischen Führung, auch nicht dieser junge Inder. Es ist sehr dumm von der Regierung, diese Flüge zu stoppen. Das ist keine weise Entscheidung. Viele Passagiere hatten Mühe, noch Plätze zu bekommen. So schnell kam das Flugverbot. Für mich war es die Hölle. Es hat fast einen Tag gekostet, die Tickets zu bekommen. To spend almost more than a day to get the seats. Ein älterer Mann, ebenfalls aus Indien, erinnert an die gemeinsamen Wurzeln der beiden Staaten. Schließlich schloss Indien bis vor etwas mehr als 50 Jahren ja auch das heutige Gebiet Pakistans mit ein. Logisch, dass es da noch viele Verbindungen gibt. They are upset because they have the relatives both sides. Die Leute sind aufgebracht. Wir wollen unsere Verwandten auf beiden Seiten besuchen. Meine Verwandten und meine Frau leben in Pakistan. Ich wollte dort bleiben. Aber weil dies der letzte Flug ist, musste ich das Land verlassen. Ein Geschäftsmann aus Sri Lanka schüttelt den Kopf. Er hat beruflich selbst mit Luftfahrt zu tun und kann nicht verstehen, wie zwei Länder ihren Bürgern und ihren Firmen das Leben schwer machen. Hier in the other part of the world we have passengers not flying. In anderen Teilen der Welt wollen die Passagiere nicht mehr fliegen. Hier sind es die Fluglinien. Es ist sehr traurig, dass hier zwei Regierungen entscheiden, die Flugzeuge am Boden zu lassen. Das hilft niemandem. Ein Stück weit hat Indien jetzt wenigstens eingelenkt. Am Neujahrstag darf die pakistanische Fluglinie noch zweimal außerplanmäßig fliegen, nach Delhi und nach Bombay, um die Gestrandeten auf die andere Seite der Grenze zu bringen und neue Passagiere abzuholen, die bis heute keinen der letzten Flüge, der letzten Züge und der letzten Busse mehr bekommen haben. Auch an der diplomatischen Front leichte Entspannung. Indien erkannte erstmals die Bemühungen der pakistanischen Regierung an, gegen islamistische Gruppen vorzugehen. Die Führung in Islamabad hatte zwei Führer der zwei Gruppen in Gewahrsam genommen, die Indien für die Schießerei im Parlament verantwortlich macht. Der indische Außenminister Jaswant Singh sprach denn auch von einem Schritt in die richtige Richtung. Ein Treffen mit dem Außenminister Pakistans auf dem Südasien-Gipfel am Wochenende in Nepal lehnt Singh nun im Gegensatz zu den letzten Tagen nicht mehr kategorisch ab. Nicht einmal ein Spitzengespräch von Indiens Premier Vajpayee und Pakistans Präsident Musharraf schließt er ganz aus. Doch die Vorbereitungen auf den Ernstfall gehen dennoch weiter, mit Truppenaufmarsch auf beiden Seiten. Im PIA-Flug von Lahore nach Delhi findet das keinen Beifall. Krieg sei keine Lösung, meint ein junger indischer Familienvater, der selbst aus Kaschmir kommt und mit Frau und Sohn gerade Urlaub in Pakistan gemacht hat. It is a war amongst nations and not a war amongst people. Das ist ein Krieg zwischen zwei Staaten, nicht zwischen den Völkern. Und am meisten interessiert es die Leute, dass sie ja Beziehungen auf beiden Seiten der Grenze haben. Ob Krieg oder Frieden, sie wollen sich treffen und besuchen. Doch das wird jetzt massiv erschwert. Um 16.51 Uhr landet der schon ein bisschen historische Flug aus Lahore auf dem Indira Gandhi Flughafen von Neu-Delhi. Ladies and gentlemen, we have landed at Indira Gandhi International Airport. The temperature on ground is 17 degrees Celsius and the local time is 51 minutes past 4 p.m. Für uns an Bord Christoph Heinzle. Unser nächster Schauplatz ist Argentinien. Ingo Malcher, was ist nur los in diesem Land? Jetzt ist auch die Übergangsregierung nach nur einer Woche zurückgetreten. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Nun, zunächst wird morgen wieder eine Sondersitzung stattfinden aus Abgeordnetenkammer und Senat. Dort muss ein neuer Präsident gewählt werden und es deutet gerade alles darauf hin, dass bei dieser Sondersitzung versucht wird, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden, also dass die regierenden Peronisten versuchen werden, Kräfte der Opposition mit in die Regierung einzubinden, eben um eine breitere Tragfähigkeit auf ihre Regierungsentscheidungen hier anzustreben. Man hört immer wieder, jetzt kommt es nicht auf Parteipolitik an, jetzt kommt es auf konkrete politische Konzepte an, um das Land endlich zur Ruhe zu bringen. Wie ist denn die Macht in Argentinien verteilt? In Argentinien ist also im Senat und Abgeordnetenkammer haben die Peronisten die Mehrheit und sie haben auch so eine sehr stabile Mehrheit. Sie können sich auch noch auf mehrere kleinere Provinzparteien stützen und in der Opposition finden wir die größte Partei, die Radikale Bürgerunion. Das ist eine sozialdemokratisch orientierte bürgerliche Partei. Daneben die zweite stärkste Oppositionskraft. Das ist die FREPASO, das ist ein Mitte-Links-Bündnis aus vielen kleinen Parteien, die aber vor allem in der Hauptstadt Buenos Aires stark sind und eigentlich auch nur dort richtig wahrgenommen werden. Ingo Malcher, wie konnte man ein potenziell so reiches Land wie Argentinien in Grund und Boden wirtschaften? Also während der 90er Jahre unter der Regierung des Peronisten Carlos Menem wurde das Land eigentlich komplett verkauft. Staatsbetriebe wurden rücksichtslos privatisiert, die Außenzölle wurden radikal herabgesenkt. Das heißt, es fand eine tiefgreifende Staatsreform statt. Das Land wurde wirklich ausverkauft. Und all dies fand statt, nicht wie beispielsweise im Nachbarland Chile. Dort hat man die nationalen Firmen auf die Außenöffnung vorbereitet. Es gab Kredite, sich zu modernisieren. Es gab Programme, um auch die Firmen auf die neue Konkurrenz, die von außen plötzlich hier reinkommt, vorzubereiten. All dies hat in Argentinien nicht stattgefunden. Man hat ganz stark auf Außenöffnung, auf Privatisierung gesetzt. Und dann, gerade 1991, hat man den argentinischen Peso im Wechsel 1:1 an den US-Dollar gebunden. Das hat dazu geführt, eben, dass der argentinische Peso ja immer mehr wert war, auch als die D-Mark. Das ist für ein Land wie Argentinien eine stark überbewertete Währung, die dazu geführt hat, dass die Preise im Land enorm angestiegen sind. Dadurch hat die Bevölkerung sehr viel weniger konsumiert und dadurch ist die Wirtschaft letzten Endes den Bach runtergegangen. Hinzu kommt, dass in den 90er Jahren unter Carlos Menem die Auslandsschulden verdoppelt wurden. Argentinien hat heute 132 Milliarden Dollar Auslandsschulden, ein unbezahlbarer Schuldenberg. Und das hat letzten Endes zum Staatsbankrott geführt, der ja auch dann kurz nach Weihnachten angemeldet werden musste. Argentinien kommt aus dieser Sackgasse nicht raus, weil sämtliche Versuche, die Wirtschaft wiederzubeleben, sind gescheitert, weil der Schuldendienst die Wiederbelebung erdrückt hat, weil der Staat musste die Schulden bedienen und hatte dadurch kein Geld mehr zur Verfügung, die eigene Wirtschaft zu fördern. Und das hat am Ende das Wachstum abgewürgt und dazu geführt, dass das Land einfach jetzt wirklich stillsteht. Argentinien ein hoffnungsloser Fall? Im Moment sieht es durchaus so aus, ja. Im Moment ist auch so die Stimmung in der Bevölkerung sehr schlecht. Wie Sie wissen, sind die Bankkonten eingefroren. Also jeder Argentinier darf gerade nur noch $250 in der Woche in bar abheben. Dadurch sinkt natürlich die Kaufkraft. Dadurch fürchten die Leute wirklich gerade um ihre Ersparnisse, die auf den Banken liegen und an die sie nicht rankommen. Und ein Ausweg scheint wirklich schwer in Sicht momentan. Ganz sicher wird die neue Regierung abwerten müssen, sie wird den Peso abwerten müssen, aber das hat zur Folge, dass natürlich auch die Ersparnisse der Menschen wieder auch gleichzeitig abgewertet werden und es stehen wirklich sehr schmerzhafte Zeiten im Land bevor. Also ein leichter Ausweg aus dieser Blockadesituation ist wirklich nicht in Sicht. Ein Land im Chaos, Ingo Malcher in Buenos Aires. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Zurück nach Europa. Wir sagen immer das kleine Belgien. Naja, so klein ist unser Nachbarland gar nicht. Mit 10,1 Millionen Einwohnern ist es genauso groß wie zum Beispiel Portugal oder Griechenland. Wie dem auch sei, Belgien war 6 Monate Chef in der Europäischen Union. Ab morgen hat Spanien die Ratspräsidentschaft. Unsere Brüsseler Korrespondentin Verena Gonsch zieht eine Bilanz und so viel sei vorweggenommen, es ist mal wieder alles typisch belgisch. Für ihren subtilen, manchmal schwarzen Humor waren die Belgier schon vor dieser Ratspräsidentschaft bekannt. Dass ihr Vorsitz aber als Präsidentschaft der Pleiten und Pannen in die europäische Geschichte eingehen wird, war sicherlich so nicht gewollt. Die Pleitenserie fing gleich zu Beginn der Präsidentschaft an und hatte seitdem einen Namen, den des belgischen Außenministers Louis Michel. Dessen diplomatische Fehltritte führten zum Schluss sogar beim deutschen Kollegen Fischer zu dem Stoßseufzer, das war wieder einmal ein echter Michel. Ein echter Michel war dessen Reise nach Kuba, als er neue Kontakte mit der EU festzurrte, was großes Erstaunen in den europäischen Hauptstädten auslöste. Dementis folgten auch auf seinen Auftritt auf dem Lakener Gipfel, als er eine Premiere verkündete. Zum ersten Mal in der europäischen Geschichte hätten sich alle europäischen Staaten zur Teilnahme an einer Friedenstruppe in Afghanistan verpflichtet. Pour la première fois, tous les pays membres de l'Union vont participer à une force multinationale en Afghanistan. Einige Staatschefs rieben sich anschließend die Augen und fragten sich, ob sie diesen wegweisenden Entschluss schlicht verpennt hatten. Bundeskanzler Schröder sprach, diplomatisch grinsend, von einem Missverständnis. Auf ähnliche Reaktionen stießen in regelmäßigen Abständen die Äußerungen des Wirtschaftsministers Reinders. Hatten die Finanzminister sich gerade erst stillschweigen verordnet, forderte er garantiert öffentlich eine Zinssenkung der EZB. Da bewegte sich Regierungschef Verhofstadt doch weit souveräner auf dem internationalen Parkett. Zum Beispiel in den Wochen nach dem Terroranschlag, als er die europäischen Antiterrorpakete koordinieren musste. Das konnte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Amerikaner, die Europäer immer erst informierten, wenn die Bomber schon in der Luft waren. Léon Clair, Présidence de l'Union européenne, a été averti. Die Präsidentschaft der Europäischen Union wurde heute Nachmittag informiert über den Einsatz der Amerikaner in Afghanistan durch den hohen Repräsentanten Javier Solana und den amerikanischen Außenminister Colin Powell. Die politische Bilanz nach den Terroranschlägen kann sich allerdings sehen lassen. Der 11. September hat der Innen- und Justizpolitik einen neuen Schub verpasst. Der europäische Haftbefehl wurde, wenn auch nach italienischen Bedenken, auf den Weg gebracht, eine EU-weite Terrordefinition gefunden. Die Transportminister müssen über europäische Sicherheitsstandards entscheiden und die Finanzminister das Thema Geldwäsche anpacken. Hier haben die Belgier vermittelnd dirigiert, wie auch bei der Entscheidung in Laeken für ein Dreierpräsidium, das dem sogenannten Konvent, einem Beratergremium zur Reform der EU, vorsitzen soll. Erst durch den Vorschlag der Belgier hatten einige Staaten ihre Bedenken gegen den Franzosen Giscard d'Estaing als Präsidenten des Konvents aufgegeben. Lob für diese Dreierkonstruktion gab es auch von der größten Fraktion im Europäischen Parlament, vom CDU-Abgeordneten Hans-Gerd Pöttering. Es hat einige Diskussionen gegeben über dieses Dreierpräsidium, das eingesetzt worden ist für den Konvent. Ich darf Ihnen sagen, Herr Ratspräsident, ich fand das eine sehr weise Entscheidung. Belgiens Autorität reichte am Schluss allerdings nicht mehr dazu aus, den Standort von 9 neu zu gründenden EU-Behörden festzulegen. Hier hatten die Italiener ein Veto eingelegt. Damit müssen sich jetzt die Spanier als kommende Ratspräsidenten auseinandersetzen. Verena Gonsch. Zum Schluss ein Beitrag zum Tage. In Japan ist das neue Jahr schon angebrochen. Sushi und Sake aus Tokio, Björn Staschen. Der Jahreswechsel ist ein Massenereignis in Japan. Kurz vor Mitternacht war der Platz vor dem Meiji-Schrein dicht an dicht gefüllt mit Menschen. Im Tempel unter dem grünen geschwungenen Dach hatten sich Mönche aufgestellt in schwarzer traditioneller Tracht. Im Zentrum des Schreins stand eine mannshohe Taiko-Trommel, prachtvoll verziert. Sie kennzeichnete den Jahreswechsel. Die Polizei schätzt, dass rund 3 Millionen Menschen am Meiji-Schrein das neue Jahr begrüßen, die meisten Besucher bei einem Tempel oder Schrein landesweit. Einige von ihnen waren bereits in der Abenddämmerung gekommen, vor allem junge Leute sicherten sich die besten Plätze. Viele Japaner sind nicht besonders religiös, sie halten aber an der Tradition zum Jahreswechsel fest. Ein Mann Mitte 40 sagt, ich gehe selten zum Schrein. Eigentlich glaube ich nicht dran, aber es ist ja nun mal die Sitte. Ich fühle mich einfach wohler, wenn ich zum Tempel komme. Vielleicht bekomme ich einen Schutzgott für das nächste Jahr. Ich bin nicht besonders religiös, ich bin kein Shintoist oder Buddhist, aber es ist nun mal ein japanischer Brauch. Und ich ziehe auch Glücksbotschaften. Ich glaube zwar nicht dran, aber vielleicht verrät es mir ja etwas über das kommende Jahr. Das neue Jahr begann am Meiji-Schrein auch mit einem Geldregen auf die Stufen des Schreins. Die Menschen bedanken sich bei ihrem Schutzgott der vergangenen Jahre und sie spenden auch, damit die Wünsche des kommenden Jahres in Erfüllung gehen. Und viele standen so weit hinten, dass sie ihre Münzen weit nach vorn schleudern mussten. Die breite Schlange ist lang, etwa 500 Meter reicht sie zurück durch den Park, in dessen Zentrum der Schrein steht. In Gruppen lässt die Polizei die Menschen zum Schrein vor, möglich, dass die Letzten erst im Morgengrauen ihre Neujahrswünsche loswerden. Ich wünsche mir, dass wir gesund bleiben, dass keiner krank wird. Ich singe die Solostimme in einem Chor und ich nehme seit 10 Jahren Unterricht und ich wünsche mir, dass ich noch besser singen werde in Zukunft. Ich wünsche mir, dass meine Arbeit gut geht. Neben meinen privaten Wünschen ist mir wichtig, dass das kommende Jahr ohne Terrorismus und ohne schlimme Kriege vorübergeht. In der Welt passiert viel Gefährliches, sagt diese alte Frau. Deswegen wünsche ich, dass die Welt noch ruhiger wird und noch friedlicher. Frieden. Das waren Informationen am Abend mit Reinhard Bieg. Und das war auch die letzte Sendung des Zeitfunks im alten Jahr. Meine Damen und Herren, aus dem Funkhaus hier in Köln wünsche ich Ihnen im Namen der gesamten Redaktion einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute, alle Jahre wieder. Neujahrsansprachen spiegeln 50 Jahre deutsche Geschichte. Eine Sendung von Jasper Barenberg. Musik. deutsche Männer und Frauen, deutsche Jugend. Liebe Mitbürger, meine Damen und Herren, liebe Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Landsleute im anderen Teil Deutschlands, liebe Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, liebe Freunde, liebe Genossen. Ihr Wort richten Sie an die Wohnzimmer der Nation. Dort sehen Sie im Geiste die Familie einträchtig versammelt. Und ihr wollen die höchsten politischen Repräsentanten des Landes zum Wechsel von einem Jahr zum anderen und im Tonfall eines privaten Gesprächs vor allem eines mit auf den Weg geben. Orientierung angesichts vielfältiger Herausforderungen und die Zusicherung einer besseren Zukunft. Es gehört zu den guten Traditionen, in den letzten Stunden eines zu Ende gehenden Jahres sich dessen zu erinnern, was dem verflossenen Jahr das Gepräge gab und zugleich den Blick auf das Kommende zu richten. Als Regierung dürfen und werden wir dieses Problem nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es ist wahr, die immer noch viel zu hohe Arbeitslosigkeit gibt uns Grund zur Sorge. Aber viel mehr Gründe haben wir zur Hoffnung und zum Optimismus. Der Fleiß unseres Volkes ist ein großes Kapital. In gemeinsamer Arbeit und im friedlichen Ringen der Meinungen werden wir noch viel schaffen. Wir sind alles in allem auf einem guten Wege. Und das spüren wir ja doch auch alle recht deutlich. Es geht wieder aufwärts in unserem Land. In vielen Bereichen ist zu spüren, dass die Deutschen die Herausforderungen unserer Zeit mit neuem Mut, mit neuem Selbstvertrauen angenommen haben. The same procedure as last year, Miss Sophie? The same procedure as every year, James. Dieselbe Prozedur also jedes Jahr aufs Neue. Eingespannt in ein Gerüst aus Rückblick und vorsichtiger Prognose kombinieren die Ansprachen, unabhängig vom Redner, moderates Lob mit mildem Tadel. Die Beschwichtigung gehört zu ihrem unveränderlichen Grundton ebenso wie die Ermunterung. Fester Bestandteil des jährlichen Reigens ist der Appell zur inneren Einkehr. Fehlen darf auch nicht der Aufruf zum staatsbürgerlichen Engagement. Und doch sind die Reden zu Weihnachten und zum neuen Jahr mehr als nur eine immer gleiche, zeitlose Pflichtübung. Zusammengenommen ergeben sie zugleich ein Panorama von über 50 Jahren wechselvoller Geschichte. Gefiltert durch die Persönlichkeit der jeweiligen Amtsträger spiegeln die Ansprachen auch Veränderungen der Politik. Sie reichen zurück bis in die unmittelbare Nachkriegszeit. Happy New Year. May I wish you success in 1947 and all of the happiness which comes. Frohes neues Jahr. Ich darf Ihnen Erfolg für 1947 wünschen und alles Glück, das aus der Arbeit für eine Zukunft vollständig demokratisches Berlin erwächst. Sie haben allen Grund zur Dankbarkeit. Sie haben Frieden und profitieren vom Ende des Sasses. Die Ernährungslage und die Gesundheitslage wurden stark verbessert. Die Entnazifizierung hat dazu beigetragen, diejenigen zu stürzen, die sie in den Krieg geführt haben. Sie haben Fortschritte gemacht auf dem Weg zur Demokratie. Der US-amerikanische Oberst Frank Howley und nicht etwa ein deutscher Politiker überbrachte die guten Wünsche für 1947. Deutschland ist besetzt. Die Truppen der vier alliierten Staaten halten nach der vollständigen Kapitulation des nationalsozialistischen Staates die alleinige Macht in ihren Händen. Daran erinnerte der Direktor der amerikanischen Militärregierung in Berlin in seiner Rede. Bewusst hielt er sie auf Englisch und nicht auf Deutsch. Aus seiner Rolle als Demokratie auf Probe sollte Deutschland schnell herauswachsen. Je deutlicher sich am Horizont der Kalte Krieg mit der Sowjetunion abzeichnete, desto stärker wurde Westdeutschland in den Block der drei westlichen Alliierten eingebunden. 1949 bereits kündigte der britische Militärgouverneur Sir Brian Robertson die Gründung einer Regierung in Bonn an. Sie muss nicht nur für die gute Verwaltung des Landes die Verantwortung tragen, sondern auch für die Verpflichtungen Deutschlands als einer Nation, die im Begriffe steht, eine Partnerschaft mit den demokratischen Ländern Europas einzugehen. Also voran, greifen Sie zu, zum Besten Deutschlands. und Europas. Und die Deutschen im Westen des Landes griffen zu. Der neu gewählte Bundestag in Bonn bestimmte Konrad Adenauer zum Bundeskanzler. Und der wandte sich am Jahresende 1949 zum ersten Mal an die Bevölkerung. Im Vordergrund seiner Rede stand vor allem die materielle und seelische Not der deutschen Trümmergesellschaft, Wohnraum, Arbeit und die Integration der Flüchtlinge. Doch auch eine andere Hinterlassenschaft des Krieges beschäftigte den Alten. Der Kriegsgefangenen und Verschleppten gilt ein besonders herzlicher Gruß an diesem Feste. Vielleicht können wir mit Recht hoffen, dass die Tragödie der Kriegsgefangenen und Verschleppten dank auch der Bemühungen der Hohen Kommissare im kommenden Jahr zu Ende geht. Heute wirkt es fremd, aber damals hielt nicht der Bundespräsident, sondern der Regierungschef die Weihnachtsansprache. Konrad Adenauer gestaltete sie liebevoll als christliche Predigt. Im Zentrum standen vor allem drei miteinander verbundene Botschaften: Geburt Jesu, die Sorge um die Zukunft der Familie und Frieden. Wir wollen in diesen Tagen einmal der Stille pflegen und Einkehr bei uns selbst halten. Das Wort der Engel in der heiligen Nacht, Friede den Menschen, die eines guten Willens sind, ist eine Verheißung, an die wir glauben. Wir hoffen, dass der Menschheit der Frieden geschenkt wird. Bis 1969 war der Bundespräsident zuständig für die Silvesterbotschaft. In seiner ersten Ansprache ist Theodor Heuss allerdings noch auf der Suche nach seiner Rolle. Er möchte 1949 zum Jahreswechsel über alles gleichzeitig sprechen, möchte jede Not und jedes Schicksal berücksichtigen. Die Anforderungen an das Amt und seinen Träger unter den Umständen der Zeit jedoch kennt und benennt er. Der Katalog der deutschen Not und Nöte ist unabsehbar. Wollte ich ihn reihen, so würde es eine Kette grauen Elendes sein und morgen würden die Briefe kommen. Aber mich, uns, unsere Gruppe hast du vergessen. Weißt du nichts davon? Ich weiß schon davon. Denn dies Amt ist nicht bloß ein Magnet der Hoffnungen, sondern auch so Verzweiflungen geworden. Vor allem in den ersten Jahren der Bundesrepublik enthielten die Silvesterbotschaften der Bundespräsidenten immer wieder eindringliche Lektionen in Staatsbürgerkunde. Auch Heuss versuchte, die frisch gebackenen Bundesbürger auf die von den Alliierten verordnete demokratische Staatsform einzuschwören. Der Arbeitsstil der neuen gesetzgebenden Körper muss erst gesichert sein und sich einspielen. Er ist noch recht unvollkommen. Doch das Schimpfen und Höhnen an der Bierbank ist nicht die rechte Begleitmusik. Wollt ihr wieder den Reichstag der 30er Jahre, wo alles so glatt ging? Es war der glatte Weg, der in den Abgrund führte. Kritik an der neuen politischen Ordnung kam zur gleichen Zeit auch aus dem anderen Teil Deutschlands. Im Oktober 1949 hatte die Volkskammer für das Gebiet der sowjetischen Besatzungszone, kurz SBZ, die Verfassung der DDR verabschiedet. Seither wurde das deutsch-deutsche Verhältnis zu einem festen Element im Themenspektrum der Neujahrsansprachen. Auch die Staatsspitze in Ost-Berlin wusste dieses Instrument für ihre Zwecke zu nutzen. Zum Jahresende spricht jetzt der Präsident der Deutschen Demokratischen Republik, Wilhelm Pieck, zu Ihnen. Die Möglichkeit, sich unmittelbar an alle Deutschen richten zu können, nutzte Pieck vor allem dazu, die politischen Parteien in Bonn und ihre junge Regierung anzuklagen, als Handlanger des Westens und als Kriegstreiber. Sie reden von Frieden und unterstützen durch ihre Hetze die Kriegsvorbereitungen. Sie reden von der Einheit und betreiben eine immer tiefere Spaltung Deutschlands. Sie reden von der Befreiung des Ostens und machen Westdeutschland zur Kolonie der imperialistischen Westmächte. Sie reden vom Wohlstand und machen Millionen Menschen arbeits- und brotlos. Die wirtschaftliche Lage bewertete die Bevölkerung in Westdeutschland naturgemäß ganz anders. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonaden schon und Räucherflunder. Der Westen feierte den Aufschwung der 50er Jahre. Die Staatsführung im Osten dagegen blieb dabei. Die BRD war eine Gefahr, gegen die man vor allem den Selbstbehauptungswillen des friedliebenden sozialistischen Staates beschwor. Einen Höhepunkt dieser Argumentation lieferte 1961 Walter Ulbricht, der Staatsratsvorsitzende. Während Konrad Adenauer in Bonn den Bau der Berliner Mauer nur in einem Nebensatz erwähnte, verteidigte Ulbricht das Bauwerk mit einer flammenden Rechtfertigungsrede. Am 13. August wurde durch die Errichtung des antifaschistischen Schutzwalls endgültig klargestellt, Die Revanchepläne der westdeutschen Militaristen sind bankrott. Die friedliche sozialistische Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik ist geschützt. Den Anwürfen aus Ost-Berlin begegnete Bundespräsident Heinrich Lübke auf seine eigene Art. Er begründete für kurze Zeit die Tradition einer Botschaft speziell an die Bürger der DDR, die man allerdings so nicht beim Namen nennen durfte, weil die Regierung in Bonn die SBZ offiziell gar nicht als Staat anerkannte. Und so sprach Lübke Ende 1968 zur Bevölkerung Mitteldeutschlands und beschwor alle Deutschen, der wachsenden Entfremdung hüben wie drüben Einhalt zu gebieten. Schon ein Kartengruß, ein Brief oder ein Telefongespräch vermag Brücken zu bauen. Wer über die Zonengrenze reisen kann, sollte das tun. Denn die persönliche Begegnung ist das beste Mittel, um das Gefühl der Zusammengehörigkeit aufrechtzuerhalten. 1974 meldete sich der Staatsratsvorsitzende in Gestalt von Willi Stoff zum letzten Mal zum Neujahr. Zum 25. Jahrestag ihrer Gründung zeichnete er die DDR als sozialistisches Idyll der Geborgenheit und der Harmonie. Sein Nachfolger im Amt, Erich Honecker, verzichtete fortan auf die Möglichkeit, zu Silvester direkt zur Bevölkerung zu sprechen. Die Bundesrepublik am Ende der 60er Jahre. Jugendliche begehren auf gegen die Generation ihrer Eltern. An den Universitäten wollen sie den Talaren, den Muff von 1000 Jahren austreiben. Aber nicht nur das Bildungssystem und die Erziehung, die gutbürgerliche Lebensweise der Nachkriegsgeneration überhaupt, stellen sie in Frage. Gustav Heinemann bemüht sich in seiner ersten Ansprache zum Jahreswechsel 1969 um eine ausgewogene Beurteilung dieses Phänomens. Dieser Unruhe verdanken wir, das möchte ich nachdrücklich sagen, viele fruchtbare Anstöße. Dieser selben Jugend aber sage ich, dass sie ihre Ziele verfehlt, wenn sie ihre Eltern und ihre Lehrer oder das sogenannte Establishment wie Feinde behandelt und demütigen will. Aber es kam anders. Einige aus der außerparlamentarischen Opposition und der 68er-Bewegung formierten die terroristische Rote Armee-Fraktion. Deren Anschläge auf Vertreter von Industrie und Staat kulminierten 1977 in einer Serie von Mordanschlägen und dem Tod inhaftierter RAF-Mitglieder im Gefängnis in Stuttgart-Stammheim. Bereits 3 Jahre vor diesem deutschen Herbst hatte Bundeskanzler Helmut Schmidt in seiner Silvesteransprache eine harte Reaktion gegenüber dieser Herausforderung angekündigt. Wir tun alles, was notwendig und vernünftig ist, um unseren freiheitlichen Rechtsstaat gegen solche Kräfte zu schützen, die von blindem Fanatismus angetrieben unsere demokratische Ordnung herauszufordern versuchen. Für die Bundesregierung versichere ich, wir werden die Mittel unseres Rechtsstaates mit aller Konsequenz und mit aller Härte einsetzen. Mit dem Ökonomen Helmut Schmidt hat sich auch in Stilfragen die Gestalt der Neujahrsansprache herausgebildet, die wir bis heute gewohnt sind. Der Ton hat sich geändert. Jeder Anflug von Humor, Ergriffenheit oder Zorn ist geschwunden. Die Reden werden glatter, konkreter, gleichen eher nüchternen Bilanzen als besinnlichen Ansprachen. Sie erwarten von mir an diesem letzten Abend des Jahres keine erbaulichen Sprüche. Heute fragen Sie sich nach der Lage, in der unser Land sich befindet und nach dem Zustand der Welt. Und Sie wollen wissen, was die Perspektiven sind für uns alle und für die Bundesrepublik Deutschland im neuen Jahr. Und was darauf folgt, ist ein fachmännisches Staccato von 1. bis 9. Diese hanseatische Umstandslosigkeit war mit der zivilen Nüchternheit Heinemann schon vorweggenommen worden, aber sie stand in auffallendem Kontrast zum rheinisch-katholischen Verantwortungspathos Adenauers oder dem schwäbischen Barock eines Theodor Heuss aus früheren Jahren. Die Besinnlichkeit und das rhetorische Repertoire christlicher Verheißung war von nun an die alleinige Domäne des Bundespräsidenten. In einer behutsamen und intellektuellen Spielart hat sie vor allem Richard von Weizsäcker verkörpert. Es tut uns allen ganz gut, einmal zu lesen, statt nur fernzusehen, zu wandern, statt zu fahren, uns zu sammeln, statt Zerstreuung zu suchen. Der Christ denkt zu Weihnachten daran, dass etwas Neues, etwas Unerhörtes geschieht. Gott wendet sich in Christus den Menschen zu. Für uns alle, so meine ich, ist Weihnachten das Fest der Liebe. Das familiäre, persönliche, ja private Klima seiner Weihnachtsbotschaften verstärkte er noch dadurch, dass er seine Frau in den abschließenden Gruß einbezog. Seine Nachfolger Herzog und Rau haben das beibehalten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen am wiedergeöffneten Brandenburger Tor. Willkommen bei dem wohl größten und hoffentlich fröhlichsten Silvesterfest, das heute wohl auf diesem Erdball gefeiert wird. Am Jahreswechsel 1989 erklommen Bundespräsident und Bundeskanzler den vorerst letzten deutschlandpolitischen Gipfel. Unter dem lautstarken Protest seiner Bürger war die vormundschaftliche DDR implodiert, ebenso überraschend schnell wie geräuschlos. Wenige Wochen nach dem Fall der Mauer strömten am 31. Dezember Hunderttausende in die Mitte von Berlin, um die erste deutsch-deutsche Silvesterfeier gemeinsam zu erleben. Kanzler und Präsident kommentierten die dramatischen Ereignisse jedoch ganz unterschiedlich. Richard von Weizsäcker hatte in seiner Weihnachtsansprache jeden klaren Hinweis auf eine mögliche Wiedervereinigung vermieden. Wir haben allen Grund, den Deutschen in der DDR mit wahrer Achtung zu begegnen. Dazu gehört es, ihnen nicht ungebeten dreinzureden, sondern ihre Sorgen ernst zu nehmen und ihnen den Raum und die Zeit zu lassen, die sie brauchen, um ihren Weg zu erkennen. Wir in der Bundesrepublik wollen unseren Beitrag dazu leisten, das Vertrauen in die politische und in die wirtschaftliche Reform der DDR zu bestärken. Ganz anders Helmut Kohl. Er ließ in seiner Rede zum Jahreswechsel keinen Zweifel an seinem Willen, den Zipfel zu ergreifen, den er vom Mantel der Geschichte zum Greifen nah vor sich sah. In meinem 10-Punkte-Programm zur deutschen Einheit habe ich den Weg aufgezeigt, wie das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangen kann. Die Zulassung unabhängiger Parteien und freie Wahlen in der DDR sind wichtige Schritte auf diesem Wege. The same procedure as last year, Miss Sophie. The same procedure as every year, James. Überraschungen haben die Weihnachts- und Silvesteransprachen in der Regel nicht zu bieten. Zu sehr folgen die Redner den eingetretenen Pfaden standardisierter Elemente. Zu sehr haben sie sich auch an gewandelte Bedürfnisse angepasst. Medien und Publikum erwarten heute knappe, verwertbare Informationen und keine ewigen Wahrheiten über das Weltgeschehen. Doch so berechenbar die Ansprachen zum Jahresende insgesamt auch sein mögen, eine legendäre Ausnahme gibt es natürlich. Wer sich an Silvester 1986 erst im ZDF und dann in der ARD die Neujahrsrede anschaute, der musste den Eindruck gewinnen, dass Kanzler Kohl zwischenzeitlich Anzug und Redetext gewechselt hatte. Was war geschehen? Die ARD im Erklärungsnotstand. Das Pech bestand darin, dass der eigentliche Beitrag nur vorlag in Form eines Sammelbandes, sodass der Techniker, der das Band auflegte, nicht unbedingt davon ausgehen konnte, dass es sich um eine Verwechslung handelt. Der Mitarbeiter hatte die Kassette mit der Ansprache vom Vorjahr eingelegt. Versehentlich, so schwor der Sender, mit voller Absicht so dagegen die Gewissheit des erbosten Helmut Kohl. Weitere Pannen dieser Art sind nicht überliefert, Kuriositäten aber schon. 1950 überraschte Theodor Heuss das Publikum damit, eine neue Nationalhymne vorzuschlagen. Den Text der Hymne an Deutschland hatte er bei dem Dichter Rudolf Alexander Schröder in Auftrag gegeben und ließ es sich nicht nehmen, alle drei Strophen gleich selbst zum Besten zu geben. Uns soll die erste genügen. Land des Glaubens, deutsches Land, Land der Väter und der Erben, uns im Leben und im Sterben Haus und Herberg, Trost und Pfand, sei den Toten zum Gedächtnis, den Lebendigen zum Vermächtnis, freudig vor der Welt bekannt, Land des Glaubens, deutsches Land. Mit dieser Initiative ist Heuss bekanntermaßen gescheitert. Sie lehrt jedoch eines. In den Weihnachts- und Neujahrsansprachen der höchsten politischen Repräsentanten schlummern immer wieder hübsche Fundstücke. Man muss nur jedes Jahr aufs Neue wieder ganz genau hinhören. Darüber freue ich mich und wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Das war Hintergrundpolitik. Heute alle Jahre wieder. Neujahrsansprachen spiegeln 50 Jahre deutsche Geschichte. Eine Sendung von Jasper Barenberg. Redaktion Gode Japs. Morgen im Hintergrundpolitik Geschichte aktuell. Vor 40 Jahren die Geburtsstunde des Deutschlandfunks.